Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Hier sind wir wieder, 104,2 Megahertz, der Radiosendung des Mittwochsfrühstücks. Wir sind Erwerbslose und prekär Beschäftigte. Heute machen wir, wie vor einem Jahr auch, eine Ferienspezialsendung. Unser heutiges Thema: alternative Orte in Düsseldorf. Und zwischendurch gibt's viel Musik. Erwähnen möchte ich ausdrücklich, dass wir hier nicht alle alternativen Orte in dieser Sendung vorstellen können. Sorry, Leute. Düsseldorf gilt ja als eine Stadt der Schönen und Reichen. Symbolhaft für Düsseldorf gilt zum Beispiel die Kö, die eine der berühmtesten Luxusstraßen in Deutschland ist. Aber auch zum Beispiel die Gerry-Bauten im Hafen, deren Skyline manchen an Manhattan erinnert. Es gibt Modemessen und. Viele haben zu mir schon gesagt, was machst du eigentlich in Düsseldorf? Es ist nicht immer leicht, mit wenig Geld in einer Stadt zu leben, in der man so von Luxus umgeben ist. Aber es gibt auch noch ein anderes Düsseldorf. Düsseldorf hat ganz viele alternative Seiten und Orte, an denen auch wir uns gerne aufhalten. Und die wollen wir heute vorstellen. Wir beginnen mit dem Zack. Das Zack gilt als eine der frühesten und größten soziokulturellen Zentren in Deutschland. Es befindet sich im Stadtteil Flingern in der Fichtenstraße 40. Für uns ist es von großer Bedeutung, da es auch wöchentlicher Begegnungsort für das Mittwochsfrühstück ist. Dort wird uns seit 10 Jahren kostenlos die Kneipe für unser Frühstück zur Verfügung gestellt. Das Zack wurde 1977 aus einer Nagelfabrik umgebaut und als Verein gegründet. Dieses Jahr feiert das Zack sein 40-jähriges Jubiläum. Dazu hat sich das Zack eine besondere Geburtstagsaktion ausgedacht. Als ich vor kurzem mit der U75 Duella fuhr, habe ich dann schon eine kleine Kostprobe davon bekommen. 2 Aufkleber, die dort in den Fenstern hingen, sprangen mir ins Auge. Auf dem einen war der Drummer Richie von den Toten Hosen zu sehen. Darunter stand: Zack ist mein Wohnzimmer. Auf dem anderen die Poetry Slammerin Eileen Kellig. Ihr Spruch: Zack ist künstlerische Entfaltung. In 180 Bussen und Bahnen sollen jeden Tag unter dem Motto: Zack ist mein Spielplatz die unterschiedlichsten Besucher des Zacks ihr Statement abgeben, was Zack für sie bedeutet. Das geht dann bis zum 3. September, also bis zum Zack-Straßenfest. Das Zack versteht sich als Kulturzentrum für jeden und zum Mitmachen. So ist es nicht nur für Prominente interessant, sondern bietet auch Raum für Menschen wie uns, die wenig Geld haben. So gibt es auch ein Welcome-Café und Sprachkurse für Geflüchtete, sowie viele weitere interkulturelle Projekte. Politische Infoveranstaltungen sind grundsätzlich kostenlos. Andere, wie zum Beispiel Konzerte, gibt es für Inhaber des Düsselpasses zum halben Preis. Man könnte noch so viel zum Zack sagen, aber das sind so die Dinge, die für uns wichtig sind. Und an dieser Stelle nochmal Danke an das Zack. Ja, nochmal Danke an das Zack. Falls das Zack mal für uns geschlossen ist, zum Beispiel zwischen Weihnachten und Neujahr, können wir auch im linken Zentrum in der Corneliusstraße 108 frühstücken. Das linke Zentrum liegt im Hinterhof der Corneliusstraße und wurde 2001 von antifaschistischen und antirassistischen Gruppen gegründet. Jede Woche gibt es mehrere Veranstaltungen und Projekte von unterschiedlichen politischen Gruppen. So zeigt zum Beispiel das sogenannte Café Bunte Bilder jeden Donnerstag einen Film. Dazu gibt es veganes Essen, am Wochenende oft ein Konzert. In der Vergangenheit haben wir dort auch schon öfter unsere Transparente hergestellt. Wer sich für das Programm interessiert, der kann es in der alternativen Stadtzeitung Terz finden. Sind wir wieder bei 104,2 MHz. Es geht jetzt weiter mit unserer Ferienspezialsendung. Wir wollen uns jetzt auch mit dem alternativen Wohnprojekt befassen. Als wir letztes Jahr eine Ferienspezialsendung gemacht haben, da hatten wir schon mal über die Kiefernstraße berichtet. Es gibt nun eine ähnliche Straße, die aber so ein bisschen im Schatten der Kiefernstraße steht. Das ist die Theodorstraße in Rath. Da waren wir auch schon mal auf einem Straßenfest gewesen und ich habe die auch schon öfters mal gesehen. Hilke bringt jetzt ihre Recherche dazu. Die Theodorstraße ist ein selbstverwaltetes Wohnprojekt, das sich Theodorstraße e.V. genannt hat. Es liegt in dem Düsseldorfer Stadtteil Rath. Der Verein wurde 1985 gegründet und entwickelte sich aus der Hausbesetzerzeit der 70er, 80er Jahre hier in Düsseldorf. Die Häuserzeile auf der Theodorstraße sind ehemalige Arbeiter-, Arbeiterinnenwohnungen, die um die vorletzten Jahrhundertwende gebaut wurden. Der Verein, SWT e.V. genannt, ist ein Gemeinwesenprojekt mit dem Ziel zur Verbesserung der allgemeinen Lebenssituation. Die verschiedenen Initiativen möchte ich folgend vorstellen. Das Gemeinwesenbüro. Es bietet den Anwohnerinnen Beratung und Unterstützung bei Arbeitslosen-, Wohngeld- und Sozialhilfefragen. Die Anwohner können dazu im Büro Computer, Drucker und Faxgeräte nutzen. Hier im Gemeinwesenbüro besteht auch die Möglichkeit, sich auf die Wohnraumvergabeliste einzutragen. Als nächstes stelle ich die Schuldner- und Insolvenzberatung vor. Sie steht allen Bürgerinnen und Bürgern von Düsseldorf zur Verfügung. Dies beinhaltet eine Rundumberatung zur Gesamtverschuldung und zur Klärung der persönlichen Situation sowie gemeinsame Strategieentwicklung der zukünftigen Entschuldung. Des Weiteren gibt es die Kinder- und Jugendberatung, schon seit über 25 Jahren. Dies hat angefangen mit einem Bauwagen auf einer Bauernwiese. Daraus entstanden ist im Laufe der Jahre ein umfangreicher Kinder- und Jugendbereich mit zwei hauptamtlichen Pädagoginnen. Auf dem Gelände ist das Holzhaus und der Theo-Club, das sind die Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche. Immer wieder finden Projekte, Aktionen und Angebote mit Schwerpunkt im kulturellen Bereich statt. Darüber hinaus wird bei Bedarf sogenannte aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk geleistet. So, dann komme ich zu dem Kultur- und Begegnungszentrum. Das ist das Ecklokal auf der Theodorstraße und heißt District 6. Die Kneipe ist von Dienstag bis Samstag jeweils von 17 bis 1 Uhr nachts geöffnet. Regelmäßig finden hier Tanzveranstaltungen sowie Live-Konzerte aus der Sub- und Kunstkulturszene statt. Leider war ich noch nicht auf einem Konzert, werde dies aber nachholen. Mal abgesehen davon, dass der Laden auf der Facebook-Seite gelobt wird, sticht auch das gute Equipment hervor. Ich möchte noch einmal verweisen auf die Facebook-Seite vom District 6. Dort gibt es einige Hinweise auf zukünftige Konzerte. To them beats. Move down, body, body, mach moves. Guess who's back, it's me, Mariah. Komm und setz dich zu mir hin und lass mein Pipe. Ich zeig dir, wo die Party ist, die Party, die geht weiter. Mach moves, dann geht die Party weiter. Don't tone, dann die Party für dich lauter. Loop, lap, dann geht diese Party weiter. Yeah. Come on, baby, fühl den Flow. Hey. Ich weiß, du tanzt sowieso. Beweg dich hier wie nirgendwo. Und du wirst nie mehr aufhören. Warum stehst du ganz allein? Fühl dich frei und steig mit ein. Und wir werden bei dir sein. Zum Schluss möchte ich das Theo Sommerfest vorstellen. Das zweitägige Theo Sommerfest ist selbst organisiert unter dem Motto Umsonst und draußen. Und es findet am 4. August, den Freitag, ab 16 Uhr und am Samstag, den 5. August, ab 14 Uhr statt. Geboten werden wechselnde Spieleaktionen für Kids, musikalische Darbietung von Musikern und Bands verschiedenster Musikrichtung sowie Trödelstände, die zum Schlendern und Bummeln einladen. Für das leibliche Wohl sorgen Essen und Getränkestände zum fairen Preis. Die Theodorstraße ist erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die S6, die U72 und die 701 halten in unmittelbarer Nähe und nach einem 10- bis 15-minütigen Spaziergang durch Rath und vorbei an Industrieromantik erreicht ihr die Theodorstraße mit ihrem umfassenden Außengelände hinter den Häusern gelegen. Abschließend möchte ich erwähnen, dass durch den Verein Theodorstraße e.V. auch zukünftig mit Sicherheit noch interessante Initiativen und Aktionen hervorgehen werden. Mann, Frau darf gespannt sein. Und zum Abschluss möchte ich natürlich einen lieben Gruß an die Bewohner, Bewohnerinnen und Initiatoren senden. Yo, gib mir Signal für die Ischen, für die Carmen, für die Diva, mach mal Feier! Gib mir Signal, ob der Redip für uns Ladies, mach mal Feuer. Was wir Ladies geben alles, also komm doch mit uns feiern. Feuer brennt im Herzen Babylon, Feuer brennt und wir haben eine Mission. Feuer brennt, unser Sound ist ein Bomb, aber der Bomb, aber der Bomb, aber der Bomb. Feuer ab, befreie dein Herz. Feuer ab, befreie dich von dem Schmerz. Feuer ab und fühle dich frei. Oh yeah. Es ist so viel, um hinzusehen. Es ist so schnell, um da zu stehen. Es ist so groß, uns wahrzunehmen. So drohen wir, bald einzugehen. Hörst du, Babylon? Bis die Kälte aus den Menschen fliegt. Kämpfen Tag und Nacht, bis die Liebe neu erwacht. Feuer brennt im Herzen Babylon. Feuer brennt und wir haben eine Mission. Feuer brennt, unser Sound ist ein Bomb, aber der Bomb, aber der Bomb, aber der Bomb. Feuer ab, befreie dein Herz. Feuer ab, befreie dich von dem Schmerz. Feuer ab. Und fühle dich frei, oh yeah. Fuego, fuego, star de Babylon. Disparo o cañón, soy de remando una torre. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde está ese amor? Esta vida acabó, nuestro mundo es terror. ¿Para qué vivir acá? ¿Para qué decir ajá? Este ar está líquido, terra está fodido. No mata, hermano, si tem perdón. Bomba, clap, bomba, clap que mata. Sufrimiento nunca, nunca acaba. Na dica de nuestro Dios, grita Babylon, adiós. Feuer brennt im Herzen Babylon. Feuer brennt und wir haben eine Mission. Feuer brennt, unser Sound ist ein Bomb, aber der Bomb, aber der Bomb, aber der Bomb. Feuer ab, befreie dein Herz. Feuer ab, befreie dich von dem Schmerz. Feuer ab und fühle dich frei. Hallo, hier sind wir wieder von 104,2 MHz. Gerade haben wir von Hilke über das Wohnprojekt Theodorstraße was gehört. Es geht jetzt mit einem ganz anderen Projekt weiter, nämlich dem sozialökologischen Projekt Niemandsland. Das stellt euch jetzt Sabine vor. Der eingetragene Verein Niemandsland nennt sich auch Projektwerkstatt und befindet sich auf der Heerstraße 19 in Oberbilk. Vorn an der Straße ist ein kleiner Bioladen, die ökologische Marktwirtschaft auch genannt. Man kann dann durch eine Toreinfahrt in den Hinterhof gehen und befindet sich auf dem Niemandslandgelände. Dort fanden in den letzten Jahren Sommerfeste statt und 2017 wurde am 30. Juni das 30-jährige Bestehen groß gefeiert. Es gibt im Niemandsland Vorträge, Kurse, Workshops und Trödelmärkte. Etwas ganz Besonderes ist der Umsonstladen. Hier kann jeder etwas hinbringen, was nicht mehr gebraucht wird, und irgendetwas mitnehmen. Es ist also kein Tausch. Das heißt, wenn man etwas mitnimmt, muss man auch nicht etwas vorher hingebracht haben und umgekehrt. Außerdem wird mittags an 5 Tagen in der Woche bio-veganes Essen angeboten, für das man sich bis 11 Uhr telefonisch anmelden sollte. Das Essen ist im Speiseraum möglich, kann aber auch mit nach draußen genommen werden und dort auf einer Bank oder im Bauwagen genossen werden. In den Sommermonaten hat für mich der Innenhof ein ganz besonderes Flair. Es hat etwas von einer Naturoase mitten in der Stadt. Ich habe auch schon Ausstellungen im Hauptgebäude angeschaut, Künstlern beim Malen im Hof zugeschaut und in der alten Scheune Konzerte und Feiern mit Musik und Tanz erlebt. Und es war immer eine sehr schöne Stimmung da und ich habe viele nette und interessante Leute dort getroffen. Vor einem Jahr hatten wir ja schon mal die Pioniere der elektronischen Musik, die Düsseldorfer Band Kraftwerk, vorgestellt. Sabine war jetzt live dabei? Ja, als ich hörte, dass Kraftwerk spielen würde zu Beginn der Tour de France in Düsseldorf, wollte ich da gerne hin, weil ich die schon Jahrzehnte kenne und hatte mir das auch so vorgestellt, ein Open-Air-Konzert wird ja nichts kosten. Und dann Monate später las ich aber, dass es eben ausverkauft war und zwar so dermaßen schnell, ich glaube nach 2 Tagen. Und dass es eben 50 Euro kostete und was ich zwar im Vergleich zu anderen Konzertpreisen durchaus nicht sehr teuer fand, aber trotzdem war ich dann ganz froh, dass ich gar kein Ticket mehr kriegen konnte. Und dann bin ich an dem Abend, als die im Ehrenhof spielten, es waren 15.000 Leute da im Ehrenhof selber, wie ich es hinterher gelesen habe, bin ich in den Hofgarten gegangen und hoffte, dass ich ein bisschen etwas von der Musik hören könnte. Und dann war das aber so dermaßen gut, alles mitzubekommen. Also es war wirklich wie ein eigenes Konzert ein bisschen. Es waren ungefähr 500 Leute da, die im Hofgarten standen oder saßen, auch auf Decken. Es war schönes Wetter und wir konnten auf den großen Leinwänden Kraftwerk sehen. Und wenn man wirklich richtig groß war, ich wurde einmal hochgehoben, konnte ich die Band auch selber sehen. Also ich habe eigentlich alles wirklich mitgekriegt. Es war sehr laut und gut zu hören. Und ich war froh, dass ich eben die 50 Euro gespart hatte und trotzdem noch ein volles Konzerterlebnis hatte. Wie Gertraud gerade schon gesagt hat, haben wir im letzten Sommer die Band Kraftwerk vorgestellt. Und in dieser Sommersondersendung haben wir auch andere Musiker und Musikerinnen aus Düsseldorf besprochen und dabei die vielseitige Düsseldorfer Jazzszene ausgelassen, weil in einer Stunde nicht alle Musikrichtungen berücksichtigt werden konnten. Heute möchte ich wenigstens die Jazzschmiede erwähnen, die sich im Salzmann-Baugelände in Bilk in der Nähe der Uniklinik befindet. Und zwar genau in der Himmelgeisterstraße 107. Wie das Zack ist dieses Gelände auch aus einer ehemaligen Fabrik hervorgegangen, der Jagenberg-Firma. In der Jazzschmiede, die sich in der alten Schmiede befindet, werden viele Konzerte angeboten, die nicht alle nur dem Bereich Jazz zuzuordnen sind. Jeden Dienstag gibt es auch ab 20 Uhr eine Jam-Session, zu der kein Eintritt verlangt wird. Sie beginnt mit einer Opener-Band. Danach kann bei der offenen Jam-Session jeder, der will, auf die Bühne kommen und mit den anderen Musikern und Musikerinnen gemeinsam etwas entwickeln. Momentan ist allerdings eine Sommerpause in der Jazzschmiede. Die nächste Jam-Session findet erst am Dienstag, den 19. September um 20 Uhr statt. In dieser Sommerpause gibt es aber die alljährliche Konzertreihe Jazz und Weltmusik im Hofgarten. Diese finden im Musikpavillon zwischen Schauspielhaus und Schloss Jägerhof statt. Der Eintritt ist frei. Diese Konzertreihe begann gestern und findet noch dreimal samstags bis zum 19.8. statt. Auf der Wiese vor dem Pavillon wird dann sitzend und stehend internationalen Klängen gelauscht. Es fängt, so wie ich es erlebt habe, immer pünktlich um 15 Uhr an und die erste Gruppe spielt dann bis 16 Uhr, die zweite bis 17 Uhr. Oft fand ich es schade, dass dann alles so schnell vorbei war, denn diese Open-Air-Stimmung gefiel mir immer gut, besonders natürlich bei schönem Wetter. We'll be right back. Wir kommen jetzt zum Ende der Sendung. Ganz zum Schluss wollen wir euch nochmal auf die Veranstaltungen und Konzerte im August hinweisen. Da wäre einmal das Theodorstraßenfest, das wir schon erwähnt haben in unserem Beitrag, am 4. und am 5. August. Rock gegen Rechts findet ebenfalls am 5. August statt. Und zwar auf der Ballonwiese im Volksgarten. Dann gibt es die 12. Afrika-Tage im Freizeitpark an der Ohlenbergstraße gegenüber vom Trödelmarkt. Die finden an 3 Tagen statt, und zwar vom Freitag 18.8. bis Sonntag 20.8. Es gibt dort ein Bundeskulturprogramm mit Musik und Tanz auf der Bühne, Workshops, und auf der Wiese gibt es Infostände und weitere Stände mit Essen, Trinken und afrikanischer Kunst und Kunsthandwerk. Und zu guter Letzt, am 3. September findet unser Zack-Straßenfest statt, auf der Fichtenstraße 40. Und vergesst nicht, immer mittwochs gibt es das Mittwochsfrühstück, auch Fichtenstraße 40, von 9:30 Uhr an. Tschüss! Tschüss!